und Inspektor Rattray war Hans-Martin Köttenich. Produziert wurde dieser Krimi 1961, die Erstsendung war aber erst am 10. März 1962 im Hessischen Rundfunk. Zu dem Hörspiel Die Treppe, das wir gerade gehört haben, gibt es noch etwas zu erzählen. Tatsächlich stellt es eine kleine Besonderheit dar. Wir hören noch mal kurz in den Anfang hinein, als Max und Steven zum Haus kommen. Warte. Was ist denn? Sag mal still. Ist da was? Sag doch. Nervös, Steven, ne? Du sollst dich mehr zusammennehmen. Was heißt hier nervös, wenn du einen so plötzlich am Arm packst? Na, wenn dir jetzt schon die Nerven durchgehen, was soll denn werden, wenn wir oben Max? Sind? Na, was hast du denn schon wieder? Sein Licht ist aus. Das glaube ich nicht. Okay, diese Szene kennen Sie, die beiden Gangster haben was vor. Aber jetzt hören Sie doch mal bitte hier hinein. Warte, was ist denn los? Psst, sei still. Mensch, jetzt bin ich aber... Nervös, Steve? Du solltest dich ein bisschen mehr zusammennehmen. Was heißt ja nervös, wenn du einen so plötzlich am Arm packst? Wenn dir jetzt schon die Nerven durchgehen, Max. Was soll dann werden, wenn... Max, was hast du denn schon wieder? Sein Licht ist aus. Das glaube ich nicht. Ja, das sind schon wieder Max und hier Steve auf dem Weg ins einsame Haus. Aber diese Szene stammt aus einer alternativen Hörspielfassung von Die Treppe, die nicht der Hessische, sondern der Westdeutsche Rundfunk ebenfalls 1962 urgesendet hat. Es gibt also zwei Radioversionen desselben Hörspiels. Oder gar drei? Warte. Was ist denn los? Mensch, schnell, Ruhe! Wenn du einen auch so erschreckst. Nervös, Kleiner? Was heißt hier nervös? Aber wenn du einen so plötzlich am Arm packst, dann... Reiß dich zusammen, hörst du? Geh mir schön weit, wenn dir gleich die Nerven durchgehen. Was ist denn? Sein Licht ist aus. Das glaube ich nicht. Ja, natürlich. Auch der Süddeutsche Rundfunk brachte eine eigene Version. Fast hätten wir sie übersehen, denn im Studio 13 Krimi-Termin des SDR lief Die Treppe unter dem Titel Die Rattenfalle. Es gibt also drei Radioversionen desselben Hörspiels. Drei, das sind viel. Drei Fassungen von drei Anstalten. Ja. Und können Sie sich vorstellen, dass vielleicht der Norddeutsche Rundfunk, nur so zum Beispiel, dass der Norddeutsche Rundfunk 1968 auch noch eine Version von Die Treppe gemacht hat? Also eine vierte Hörspielfassung existiert? Kann das wohl sein? Nein, natürlich nicht. Ich habe sie reingelegt, die gibt es nicht. Nein, es war der Saarländische Rundfunk. Warte! Ah! Was ist los? Du sei doch still. Jetzt bin ich aber erschrocken. Nervös, Steven? Mensch, du solltest dich mehr zusammennehmen. Was heißt denn nervös, wenn du einen so plötzlich am Arm packst? Wenn dir jetzt schon die Nerven durchgehen. Max. Ja, was soll denn das werden, wenn du... Max. Ja, was hast denn schon wieder? Sein Licht ist aus. Das glaube ich nicht. Die Treppe, ein ARD-weiter Rundfunkhit. Das Stück existiert in vier verschiedenen Fassungen. Und wir brachten die des Hessischen Rundfunks. Und erlauben Sie, dass sich der gestern 10 Jahre alt gewordene Hessische Rundfunk mit dem verabschiedet, woran ihn jeder von Ihnen auch ohne Stationsansage erkennen kann. Mit seinem elektronischen Pausenzeichen. Das war kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Hörspielraritäten aus alter Zeit und kuriosen Bonmots aus der Rundfunkgeschichte. Immer donnerstags gibt es neue Kein Mucks-Folgen, zuerst immer in der ARD-Audiothek. Das wär's für heute. Kein Mucks ist eine Gemeinschaftsproduktion aus 9 Kulturwellen der ARD und des Deutschlandfunk Kultur. Meine Damen und Herren, darf ich Sie dann einladen zum Hörspiel heute in einer Woche und Ihnen gleichzeitig danken für Ihre Teilnahme am heutigen Tage. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.